Hallihallo, herzlich willkommen zum Uncast Nummer 77, der erste Uncast im Jahr 2012. Juhu. Und jetzt werdet ihr wahrscheinlich komisch gucken, weil wir haben doch gesagt, es ist alles anders da und jetzt ist eigentlich fast alles gleich. Und das ja, kommt daher, weil wir es haben doch nochmal müssen, wie bisher mit diesem Live-Feed auf Ustream aufzeichnen, ging halt nicht anders. Aber der Mo ist da, hallo Mo. Hi, Rio. Ja, und deswegen läuft die Sendung halt jetzt eben nochmal normal, wie ihr es gewohnt seid. Schade, sorry, falls ihr jetzt ganz gespannt gewartet habt, was denn jetzt passiert und dann hier herb enttäuscht werdet, dass es ganz normal ist. Ja, wir können ja sagen, was passiert ist. Wir haben es nicht auf die Reihe gekriegt. Oh. Feiertage, technische Probleme. Ja, technische Probleme waren dafür verantwortlich, genau so kann man das sagen. Feiertage, ach, boah, war nur halb so schlimm. Aber ja, es ging alles drunter und drüber eben und dann musste man das eben so machen. Gut. Willst du noch was sagen? Prost Neujahr. Prost Neujahr, genau, Prost Neujahr. Jetzt stoße ich mit Mineralwasser an. Prost Neujahr. Moment, ich muss hier jetzt mal noch was beiholen. So, Prost. Also, gut, fangen wir mal an. Ich habe das hier schon so schön geordnet, aber das ist ja jetzt alles hinfällig geworden. Nicht unbedingt, das passt doch schon. Ja, ist ja nicht so schlimm. Zertifiziert vom Pentagon ist jetzt Android 2.2. Froyo ist jetzt offiziell genehmigt für den Einsatz bei den US-Militärs. Damit gibt es, und auch für Regierungsstellen, damit gibt es genau zwei Systeme, die bisher genehmigt wurden. Das ist nämlich das BlackBerry RIM OS, das BlackBerry OS und Android 2.2. Kein anderes System darf benutzt werden, Mobil OS, bei den Streitkräften. Das ist interessant und baut natürlich wieder ein ganz schönes Stück von Vertrauen aus in den USA, weil das dort eben sehr, sehr positiv ist, wenn ein spezielles System genutzt wird von dem US-Militär. Vom Militär. Ja. Genau. Ja, das Militär ist ja sowieso 80% vom Land. Also. Ja, da wird. Nein, bald übertrieben. Da wird ja immer Werbung gemacht mit so Military Grade Encryption und hin und her. Ja, also immer dieses Military Grade, ja, ist da mit dabei. Und vor allen Dingen, es hat sich eine Tür geöffnet fürs Militär, was sie sich ja schon lange gewünscht haben, nämlich ein offenes System. In diesem offenen System können die machen, was sie wollen. Und ja, sind nicht mehr an irgendwelche Mauern, sag ich mal, oder sind nicht von Mauern begrenzt. Ja. Das Militär hat ja ein recht eigenes Netz mit verschiedenen Sicherheitsstufen und braucht auch entsprechende Betriebssysteme, die diese Stufen auch nutzen können. Ja. Und Android bietet das natürlich schon dahingehend, weil es halt modifizierbar ist und auf Linux-Basis basiert. Richtig, genau. Jetzt ist natürlich so, warum Android 2.2, klar, ich meine, das Militär ist natürlich ein bisschen langsamer bei dem Überprüfen, man kennt das ja von diesen großen bürokratischen Apparaten, so dass die aktuellen Versionen natürlich noch nicht kontrolliert werden konnten. Man geht aber davon aus, dass jetzt Genehmigungsverfahren für neuere Versionen in der US-Armee dann schneller vonstatten geht, weil die dann eben schon grundlegend das System als sicher zertifiziert haben und dann eben nicht mehr ganz so viele Genehmigungsanträge stellen müssen. Sie müssen einfach nur den Code kontrollieren, ob das alles okay ist, modifizieren natürlich für die Anforderungen des US-Militärs und dann können die das einsetzen. Also ist schon ein kleiner Fortschritt, würde ich schon mal sagen. Ja, das US-Militär ist ja auch sehr stark momentan am Arbeiten von HUD-Systemen für Soldaten im freien Feldeinsatz. Und ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass der Android in Zukunft eine wichtige Rolle spielt, weil halt eben kleinformatig und performant. Und Ja, könnte durchaus auch, sag ich mal, in die normale Industrie überschlagen und das ein oder andere Produkt vielleicht rauskommen, das mehr oder weniger vom Militär, ja, irgendwann freigegeben Ja, wurde. doch, durchaus. Also kann sein, dass wir davon wirklich profitieren können. Dann schloss mal das Thema Pro und Contra Custom ROMs mal außen vor, weil es ist ja eigentlich alles schon gesagt drüber. Ich habe das zwar hier auf die Liste gesetzt, aber das ist ja. Ja, schon ein heißes Thema. Ja, Also wir haben ja aber schon ein paar Mal drüber gesprochen. Pro ist natürlich, dass man das System komplett modifizieren kann. Man kriegt Updates eventuell schneller. Man kann sogenannte Custom ROMs, also modifizierte ROMs eigentlich, so das wahrscheinlich drauf machen und kann damit halt so ja, das Letzte aus seinem Handy rausholen. Contra ist natürlich eben die Schwierigkeiten bei Sicherheitsproblemen. Die Sicherheit ist eben im Root-Modus nicht ganz so gewährleistet wie eben ohne Vor allen Dingen, wir diese reden von Umgebung. Custom ROMs. Das heißt, ich nehme ein vollkommen konfiguriertes System von jemandem, den ich eigentlich gar nicht kenne, Genau. installiere das auf meine Maschine, also route meine Maschine, mach's da drauf und verlasse mich blind mehr oder weniger darauf, dass es sauber ist. Ja, das ist natürlich, man braucht auf jeden Fall Vertrauen zu demjenigen, der diese Mods auch anbietet. Ich meine, man hat eine große Community hinten dran, das heißt, wenn da wirklich was ganz, ganz übel laufen würde, dann würde das relativ schnell bekannt werden wahrscheinlich und die Leute würden dann Sturm laufen dagegen. Aber dennoch ist es eine Vertrauenssache, Und eins definitiv. ist sicher, kein Carry.io. Ja, genau. Genau. Über die, wir haben ja beim letzten Uncast drüber gesprochen, über die Aktivierungszahlen. Und da hat ja Andy Rubin gesagt 700.000. Und dann haben wir gesagt, so, ja, über die Feiertage vermutlich. Ja. Also vor Weihnachtszeit müssen wir uns korrigieren, denn an den Feiertagen selbst wurden ja so ein paar mehr verkauft als 700.000 am Tag. Und zwar waren es insgesamt, ich hoffe, das wird jetzt gleich aufgebaut, diese Seite, waren es auf jeden Fall, also an diesen zwischen 12, also um 12, 4, also Dezember 24 und Dezember 25 wurden 3,7 Millionen Android-Handys aktiviert. Und ja. Sehr schön, ne? Also deutlich mehr als 700.000 über die Weihnachtstage. Und ja, prozentual gesehen ist das natürlich wahnsinnig toll. Und ich glaube, ich glaube, da braucht man auch nicht mehr weiter drüber zu sprechen. Das ist einfach phänomenal. 3,7 Millionen Aktivierungen in 2 Tagen. Wow. Und jetzt geht es weiter mit den 700.000 laut. Ja. Wahnsinn. Und in diesem Sinne kann man auch noch hier was erwähnen, was also Freischaltung bzw. Popularität betrifft. Und zwar in China hat die Firma Huawei, nur die Firma Huawei, ich rede hier nicht von Android, sondern von einem Hersteller, von einem einzigen, hat Apple überholt. Also, das heißt, die sind jetzt von der Größe her, vom Anteil her so klein, dass sie schon von einzelnen Firmen überholt werden und nicht mehr vom kompletten Android, sag ich mal, Markt. Ja, das Schicksal wird wahrscheinlich in den USA auch bald blühen. Man geht davon aus, dass Samsung das schafft oder schaffen kann. Ja. 2012, da wird man auch mal sehen, wie sich das entwickelt. Aber naja, gut, es ist ja auch nicht ganz so wichtig, Ja, sag ich Gott, mal. ich habe vorhin mal was gelesen. Ich wusste nicht, ob ich es reinnehmen soll. Habe mich dann auch nicht weiter tiefer reingelesen, weil diese Patentrollgeschichten, die gehen dann langsam ein bisschen auf den Senkel. Und, aber vielleicht kann man so nebenbei nochmal erwähnen, auch ohne, dass ich jetzt, sage ich mal, einen Artikel mit verlinkt habe, dass Apple tatsächlich eine Funktionalität patentieren möchte, die eigentlich jetzt schon in Ice Cream Sandwich drin ist. Ja, nämlich die Gesichtserkennung. Also, Gesichtserkennung, ja. ich habe es extra eigentlich nicht mit reingenommen, weil das wird schon fast lächerlich jetzt. Nee, das ist richtig, absolut. Also viel, viel lächerlicher fand ich auch Kommentare, verschiedenen Artikel dazu, wie dann doch ein paar Gehirnamputierte, muss ich ganz klar sagen, versuchen selbst das zu verteidigen, ne? Indem sie sagen, ja gut, die verbesserte Version wird da halt patentiert. Blödsinn, ja, also sorry. Egal, auf jeden Fall, was ist eigentlich mit der Update-Allianz? Das ist etwas, was mich allerdings momentan auch noch ein bisschen ärgert in dem Bereich. Wir sind ja nicht kritiklos, was Android betrifft. Und das ist das, was mich so ein bisschen ärgert momentan, die Update-Allianz. Was ist eigentlich mit den Versprechungen, die Firmen wie Motorola, Samsung, LG, HTC und so weiter gesagt haben bei ihren Geräten, dass ihre Telefone, ihre Smartphones, die rauskommen, 18 Monate lang, mindestens 18 Monate lang mit dem neuesten Betriebssystem von Google, von Android ausgestattet wird. Samsung hat das jetzt schon offen gebrochen, dieses Versprechen, indem sie nämlich zum Beispiel das Galaxy W eben nicht updaten wollen, genau wie das Galaxy Y, alles neue Android-Handys und die werden alle nicht auf das Android-Sandwich geupdatet, obwohl die erst ein paar Wochen auf dem Markt sind teilweise. Und also offener Wortbruch, was da stattfindet. Und ich würde mir wünschen, dass da Google vielleicht ein bisschen härter agieren würde und die Firmen auch unter Druck setzen würde. Zum Beispiel sagen, wenn es keine Verpflichtung gibt für das Update, dann gibt es keine Google-Zertifizierung. Boom. Das heißt kein Google Market. Kein Gmail, kein G-Talk und so weiter. Ja, gut, aber es besteht natürlich dann auch immer die Gefahr, wenn man so große, sag ich mal, eigentlich Freunde, muss man sagen, wie Samsung, so richtig an den Karren dass das nicht vielleicht nach hinten losgeht und die Firma dann irgendwann sagt, oh, LMA, ich mache dann halt was anderes. Ja, ich kann zwar schon verstehen, was du meinst. Auf der anderen Seite, ja, haben die dann auch Schuld, wenn Android deswegen in Misskredit kommt? Ja, weil es wird niemand saurer sein als jemand, so, vor allem wenn er technikaffin ist und sich ein Gerät kauft. Und dann quasi in ein paar Wochen, nachdem das Gerät auf dem Markt ist, kommt Ice Cream Sandwich und eine Firma sagt dann, ja, sorry, aber das für das Gerät, das du dir eben gerade gekauft hast, das eben gerade neu auf den Markt gekommen ist, da wird es kein Ice Cream Sandwich geben. Und das bringt dann Android in Misskredit, weil da ist die Chance dann groß, dass dann jemand sagt, nö, das kaufe ich nicht mehr, ganz einfach. Ich kaufe kein Android mehr. Ich möchte aktuelle Technik haben und wenn ich ein Ich Telefon habe kaufe, da noch dann ein vor 2 Jahren. Kontra dazu. Ja? Und zwar, wir dürfen ja nicht vergessen, dass Ice Cream Sandwich erstmal im Hintergrund so ein bisschen als geheim gehalten wurde. Und dass man als Hersteller auch nicht wirklich wusste, auf was lasse ich mich eigentlich ein, was kommt da eigentlich. Und diese Geräte, die jetzt auf den Markt gekommen sind, ja, die waren ja da schon lange geplant und vielleicht sogar schon in Produktion. Ja. Die, sag ich mal, das Nicht-Einhalten des Versprechens könnte ja auch darin begründet sein, dass die jetzt sagen, okay, die eine oder andere Hardware-Anforderung kann ich so nicht erfüllen, weil ich schlicht und einfach die Treiber oder halt eben die Hardware nicht dazu habe. Ja gut, aber dann ich weiß, worauf du hinaus willst, aber diese Update-Allianz, die ist ja schon, das ist schon über ein Jahr. Jetzt beschlossene Sache eigentlich, soweit ich das weiß, bin mir jetzt nicht 100% sicher. Aber auf jeden Fall sehr, sehr lange Zeit ist die schon beschlossene Sache. Und das Galaxy W beispielsweise mag zwar sein, dass es das längere Zeit geplant ist, bestimmt sogar, aber letztendlich ist es ein aktuelles Gerät, das auf den Markt kommt und wo ich jetzt auch selbst sage, nach all dem, was ich über das Teil weiß, ist das vollkommen dafür geeignet. Da hat Samsung offenbar nur keine Lust, das Update anzupassen für das Handy. Denn dieses Update ist jedenfalls, also dieses Telefon hat jedenfalls bessere Leistungsdaten als beispielsweise das Nexus S. Ja, also deutlich besser. Beispielsweise 1,4 GHz Prozessor statt 1 GHz Prozessor. Ja. Also das sind lauter solche Geschichten, da gibt es keine technischen Ausreden mehr für Ja, Samsung. oder es ist Verkaufsstrategie. Man Und möchte halt selbst erstmal die Top-Modelle loswerden, ne? Ja, und selbst wenn es technisch nicht möglich wäre, dann hat auch dann hat Samsung Wort gebrochen, denn sie haben sich verpflichtet, eben und dafür haben sie auch Werbung quasi bekommen. Ja, sie haben sich verpflichtet, dass 18 Monate Updates rauskommen für ein neues Gerät. Dann müssen sie auch so planen, dass eben die Hardware so weit sag ich mal, großzügig ausgestattet ist, damit es auch möglich ist, die nächste Version ja, drauf zu machen. Das kann man zwar nicht immer hundertprozentig sagen, aber man kann es ja schon abschätzen, wenn man ein Handy eben so baut, dass gerade mal die aktuelle Version funktioniert, gerade mal, ja, dann kann man davon ausgehen, dass es nicht dabei dabei ist. Dann muss man halt ein bisschen in die Zukunft planen und muss vielleicht ein klein wenig bessere Teile verbauen, ein klein wenig besser ausstatten und dann funktioniert es auch mit dem nächsten Betriebssystem. Ja. Also ich meine, Samsung kann es ja offenbar schon, wäre das Nexus S jetzt nicht in der Lage, Ice Cream Sandwich zu benutzen. Ja. Und das Telefon ist ja schon ja, wie, also ziemlich alt im Vergleich. Ja. Ja, aber wenn wir schon bei Allianzen sind, du hast hier was ganz Interessantes geschrieben, in China, wenn wir ja vorhin schon das Thema China hatten, da soll es jetzt eine Allianz gegen Patentrolle. Genau. In China schließen sich jetzt einige Anbieter von Android-Handys zusammen, um gegen Patentrolle vorzugehen, wie beispielsweise Apple. Aber auch andere, muss man auch ganz klar sagen, die versuchen hier sich eine Scheibe abzuschneiden. Und unter anderem ist auch Microsoft mit von der Partie. Und die machen jetzt einen quasi einen Zusammenschluss. Das soll sein Lenovo, ZTE und viele kleinere Hersteller von Android-Geräten, die sich dann eben in einer ja, Koalition zusammenfügen, damit sie sich besser wehren können. Das ist eigentlich ziemlich nützlich. Ja. Denn so, vor allem die kleineren Anbieter haben halt wenig Mittel, sich gegen so Größen da zur Wehr zu setzen. Wenn die sich aber zusammentun, ja, dann ist das natürlich deutlich besser. So Zusammenschlüsse gibt es ja auch in vielen anderen Bereichen, wo dann eben sowas zusammengestellt wird. Man nennt es auch manchmal so eine Koalition auch Patentpool zusammenstellen. Das heißt, viele Firmen schließen sich zusammen mit ihren Patenten, legen das in so einen Patentpool rein. Und damit ist die Gefahr natürlich kleiner, dass diese Firmen verklagt werden, weil die zusammen so viele Patente haben, dass sie genug Gegenklagen machen könnten, damit ein anderer Angreifer eben auch Schwierigkeiten bekommt. Ja, so ist das. Ja gut, die Frage ist, ich frage mich manchmal, wo kommen diese ganzen vielen, vielen, vielen Patente überhaupt her? Irgendwo kann man sich gar nicht vorstellen, dass da so wahnsinnig viel Patente in einem Gerät stecken. Das Ja. ist, da ist dann jeder kleinste Faden, jede kleine Schraube hat da irgendwo ein Patent, ne? Ja, aber das ist schon ziemlich traurig, ja. Das stimmt schon. Gut, aber da möchte ich jetzt gar nicht lange drauf rumreiten hier, aber ich finde die Idee ganz gut. Vielleicht sollten das auch noch andere Hersteller machen. Es wäre doch schön, stell dir mal vor, es gibt eine firmenübergreifende Android-Allianz, ja, bei der auch große Firmen, ja, LG, ja, Sony wird vielleicht nicht dran teilnehmen, aber LG, HTC, Samsung schließen sich da komplett zusammen, also machen so einen Pakt, ja, und das heißt dann für eine andere Firma verklagst du einen, verklagst du alle, und dann ist das schon deutlich abschreckender. Die Japaner würden sagen, ein Kereze. Oder Keretsu? Ne, Keretse meine ich, heißt es, ne? Der Zusammenschluss von Firmen. Das gegenseitig unterstützen. Ja. Sirius XM, das sagt vielleicht hier den Leuten ganz so viel. Sirius XM ist eigentlich ein Satellitenradio in den USA, bietet aber Internetradio an, gegen Geld. Das sind alles Premium-Radiodienste, klar. Die bringen jetzt ein Gerät raus, um speziell diese Sender zu hören. Und zwar nennt sich das Lynx, das Gerät. Das ist das Radio. Das läuft auch unter Android. Also die nächste große Firma, weil Sirius XM ist eine große Geschichte in den USA. Und dieser portable Radio-Player, der ist schon ziemlich interessant für die Hörer dieses Systems dort. Ich glaube sogar, dass man sogar hier dieses Sirius XM abonnieren könnte. Ich glaube, das ist nicht also beschränkt auf die USA sogar. Aber ja gut, es gibt natürlich noch viele freie Webradios, ja, also die man nicht unbedingt dann, wo man dann jetzt nicht unbedingt Sirius XM braucht. Allerdings ist es halt eine professionelle Radiostation, die ausgesuchte Inhalte verbreitet und da eben auch ein Internetstream anbietet, aber eben eigentlich US-Satellitenradio ist. Ja. Aber es ist schön zu sehen, dass es weitere große Anbieter gibt, die Streaming über Android eben realisieren und Geräte rausbringen, die unter Android laufen dafür. Schön. ich habe noch was, weil wir gerade bei Streaming sind. Ja. Und zwar, ich höre die ganze Zeit jetzt Spotify, Spotify, Pandora, Spotify, Pandora. Und ich weiß nicht, warum das offenbar an der Netzgemeinde in Deutschland komplett vorbeigeht, dass es sowas schon längst gibt. Schon seit Monaten aktiv. Wir hatten mal das auch beim Uncast als App der Woche, das MyJuke. Das ist ein offizieller legaler Streaming-Dienst, da kostet 10 Euro im Monat und dann kann man unbegrenzt streamen, auch auf Mobiltelefone, Android. App ist sehr, sehr gut, haben wir getestet, wie gesagt. Habe ich auch in der Praxis getestet, das heißt im fahrenden Auto, einwandfrei, super. Qualitätsmäßig ebenso. Das Ganze ist, wie gesagt, ein offizieller Dienst von der Saturn Media Holding und der funktioniert. Aber irgendwie scheint es komplett vorbeizugehen. Das sage ich mal wieder schade. Alle warten auf Spotify, dass er jetzt angeblich durch diese GEMA-Regelung bald starten soll. Ja, es gibt ja doch so eine GEMA-Regelung jetzt, die geändert wurde, beziehungsweise die etabliert wurde. Und damit ist jetzt ein Hoffnungsschimmer für diese Streaming-Dienste aufgetaucht. Und Spotify soll angeblich jetzt kurz vor dem Start in Deutschland stehen. Aber ich sehe ehrlich gesagt schon, wenn ich mir das so angucke, sehe ich gar keinen Grund mehr, auf Spotify zu warten. Oder überhaupt, warum, selbst wenn Spotify aktiv ist, was spricht gegen MyJuke? Also ich finde MyJuke eigentlich ziemlich gut. Man kann es auch voll und ganz übers Web bedienen. Das heißt, man muss keine Software herunterladen wie bei Spotify. Ja. Und da gibt es dann wieder Probleme mit den einzelnen Systemen, klar. Aber MyJuke läuft übers Web und zwar auf jedem Computer, auf Android-Handys. Und ich glaube schon, dass es eine iPhone-App gibt. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich denke schon mal, dass es gibt. Ja, cool. Die Frage ist, wie ist der finanzielle Unterschied? Du sagst jetzt gerade, wie hast du gesagt, MyJuke? Ja. MyJuke kostet 10 Euro im Monat. Mhm. Wie sieht das mit Spotify aus? Also die Spotify-Preise für Deutschland stehen ja noch gar nicht fest, ja, weil es den Dienst ja eben noch gar nicht gibt. Ich glaube, ich kann die Dienste hier leider nicht einsehen. Ich kann die nicht einsehen. So einfach müsste ich mich jetzt über. Moment mal, vielleicht kann ich das auswählen hier. Gut, man hat natürlich einen Vorteil, wahrscheinlich halt eben die Internationalität dieser Geschichte. Vielleicht ist dann die Auswahl auch größer. Also hier in den USA ist auch $9,99. Nein, die Auswahl glaube ich nicht, weil MyJuke hat eine Riesenauswahl. Es ist fast alles drin, was man sich vorstellen kann. Zumindest an gewöhnlichen Sachen. Also übrigens auch eine iPhone-Juke-App gibt es, ja. Genau. Mhm. Wie war das nochmal? Man lädt, glaube ich, seinen eigenen Kram hoch. Es wird dann verifiziert, dass man das hat und dann kann man es streamen. Aber letztendlich wird es nicht gespeichert, sondern von einem ganzen... Nee, das ist nichts zum Hochladen. Das hier ist ein reiner Streaming-Dienst wie Spotify. Das bedeutet, Okay, ich zahle meine 10 Euro und habe damit meine Hörflat, sage ich genau. Und mal. zwar momentan sind es 15 Millionen Songs. Wie ist die Qualität? In welchen Qualitäten kann ich denn streamen? Also die Qualität ist ziemlich gut. Es wird ein eigener Streaming-Qualität übrigens, ein eigener Streaming-Codec benutzt. Ja. Und also so, was ich bisher gehört habe, ist wirklich gut gelungen. Also die haben das auch deswegen gemacht, weil das eben von den Daten, die anfallen, also von Datenmenge, mit einem normalen MP3-Codec zu aufwendig wäre in der Qualität. Da wird also zu viel Daten fließen, deswegen haben die so einen speziellen So ein Codec benutzt. AIF-Format, oder? Genau, ja. Ein eigenes Format. Ich Okay, weiß nicht mehr, also wie das. vergleichbar, kann man da jetzt einen Vergleich ziehen? Kann man sagen, das ist jetzt irgendwie MP3 256 oder 190 oder? Ja, das lässt sich so jetzt einfach nicht sagen. Weil es geht ja eigentlich auch nur vom Hören her. Ja, also es werden etwa 1 Megabyte pro Minute übertragen. Ja. Das ist relativ wenig, Das ja. ist relativ wenig, wie gesagt, deswegen wurde ein eigener Codec entwickelt. Man weiß, dass man mit Codecs viel machen kann. Also Ogg ist ja zum Beispiel unwahrscheinlich viel besser als MP3. Ja, also so ein 64 Kilobit Ogg-Stream ist ungefähr vergleichbar mit einem 128 bis 192 Kilobit Sekunde MP3-Stream. Ähnlich ist auch das AAC. AAC Plus nochmal etwas besser als das AAC. Und dann gibt es eben halt noch so Exoten, die dann eben von einem Juke Mobile benutzt wird. Aber das spielt im Endeffekt ja keine Rolle, weil runterladen kann man da eh nichts. Das ist wie gesagt ein Streaming-Service. Was allerdings gemacht wird von der App, es wird, wenn man jetzt zum Beispiel ein Album auswählt, dann kann man dieses Album puffern im Handy. Da kann man auch festlegen, wie groß der Puffer sein soll. Und so, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwo hingeht, man hat keinen Empfang und dann kann man trotzdem weiterhören. Klingt interessant. Ja, ich weiß, wie gesagt, ich weiß nicht, woran es hängt. Einfach denke ich, da hängt es wieder mal an der PR, der Public Relations. Es kommt halt irgendwie, es ist ein Dienst, wo speziell für Deutschland ist, ja, wenn ich das richtig sehe. Und obwohl so Firmen wie Sonos mitmachen, ja, da fehlt es halt eben, die Blogger, die interessieren sich halt offenbar nicht für deutsche Streamingdienste, vor allem nicht, wenn es von der Media Saturn Holding kommt, offenbar. Die reiten lieber auf Pandora und Spotify rum und loben das in den Himmel, wobei das eigentlich schon obsolet ist seit einiger Zeit. Maichuk bietet da, wie gesagt, einiges. Übrigens wird Dolby Pulse Verfahren benutzt. Dieser Codec ist Dolby Pulse. Okay, gut, sagt mir jetzt überhaupt nichts. Kann ja mal nachforschen. Dass ich das jetzt hier so machen muss, ist zwar schlimm, aber ja, Nö, gut. gut, man kann ja auch nicht alles. Genau, Dolby Pulse. Ja gut, das kann man vielleicht mal als separate 400% Geschichte nochmal. schneller soll es übrigens gehen, das Laden, als bei MP3 mit der gleichen Qualität. Das heißt also, man könnte auch im Umkehrschluss dann sagen, 400% besser als der MP3-Codec, ja, wenn sich das dann eben so verhält, weil da ist ja quasi Bandbreite und Qualität ist, muss man ja da gekoppelt sehen. Gibt es da sowas wie einen Probe-Account oder so, um das mal auszutesten? Ja, also ich weiß nicht, ob da volle Qualität übertragen wird, aber man kann bei myTube.com einfach mal hingehen. 30 Sekunden von jedem Lied kann man sich ja kostenlos anhören. Und man hat voller Zugriff auf die Musikbibliothek, also komplett. Einfach da oben suchen nach Künstler und so weiter. Die Suche ist nicht ganz perfekt, habe ich schon gemerkt. Also Bei manchmal muss myjuke.com, ja? myju.com, ja. Also manchmal muss man ganz komische Sachen eintragen bei der Suche, dass man auch ein gewisses Ergebnis bekommt. Ja, es ist schon ein bisschen seltsam manchmal. Was war das letztens, wo ich mich noch so gewundert habe? Naja, egal. Aber es ist fantastisch. Selbst solche Exoten wie Cyberdelics. Also wenn ich Cyberdelics eingebe, ja, das ist gerade so, wie man spricht, und unglaublich, was passiert dann, man bekommt tatsächlich die klassischen Alben von Cyberdelics, wie zum Beispiel Adventures of Dharma oder Fairy Tales, Peter Pan und Alice in Wonderland und so weiter. Also fantastisch. Ja. Unglaublich, dass sogar die Gruppe hier drin ist. Ne? Ich meine, die gibt es nur für die Leute, die jetzt mit Cyberdenks nicht anfangen können, die Gruppe gibt es schon lange nicht mehr, das Label gibt es auch schon nicht mehr. Ja. Es ist Harthouse. Und dennoch, ja, findet man diese CDs unglaublich. Also ich habe jetzt gerade mal in eine Geschichte mal reingehört. Ja. Und du weißt ja, ich habe ja jetzt, was Musik betrifft, ein gutes Ohr. Und bin ehrlich, bin wirklich erstaunt. Reinhören geht allerdings nicht bei allen Titeln, merke ich gerade. Was? Wirklich? Ja, ich habe jetzt einen Titel ausgewählt, um mal reinzuhören. Da kriege ich auch beim Reinhören gleich die Anmeldemaske. Oh, okay. Ich probiere es mal beim anderen Titel. Na gut, ich mache mal dabei weiter. Ja, ist ja auch nicht weiter schlimm. Ja. Also, ein Titel konnte ich eben kurz vorher hören, war erstaunlich gut. Schade, dass ich jetzt nicht meinen Titel hören kann, so gerade den ich zum Vergleich nehmen wollte. Aber Qualität scheint wirklich, wirklich gut zu sein. Okay. Jo, also, dann. Nintendo arbeitet an einem App Store für die nächste Konsole. Ja. Soll ich gleich was Böses sagen oder soll Leg ich mal erst los, warten, bis leg du mal los. ausgesprochen hast? Ne, leg mal los. Ich habe mir einige ja, Videos und Bilder und Beschreibungen zur neuen Konsole angeguckt und muss sagen, naja, weil nichts, was nicht problemlos, sage ich mal, mit anderen Geräten, insbesondere Geräten aus der Android-Welt sind, machbar wäre. Und jetzt auch noch einen eigenen Market gestalten, das hört sich irgendwie so an wie ein Hilfeschrei. Und ich befürchte, dass es auch ein Hilfeschrei ist. Ja, ich ordne das auch so ein. Also ich meine, klar, dass die sowas wie ein App Store machen müssen, ja, weil die Zukunft liegt darin, dass man sich eben Programme über das Netz quasi vom Sofa aus zulegt und nicht mehr in ein Geschäft geht und die Sachen kauft. Sorry, Leute, ich weiß, es gibt vor allem in Deutschland noch viele Leute, die eben lieber sich das kaufen vor Ort in einem Geschäft zum Fachhändler gehen, mit dem eine halbe Stunde quatschen wollen, ja, wie geil das Spiel ist und so, ja. Aber sorry, damit macht man eben nicht mehr im Massenmarkt die Kohle. Im Massenmarkt funktioniert eben, das hat Android und iPhone auch gezeigt, ja. Man sieht was, oh, das sieht gut aus, klickt drauf und dann hat man's, ja. Dann überlegt man nämlich nicht mehr, soll ich das wirklich kaufen? Ah ja, dann muss ich jetzt morgen dorthin. Ah nee, und so, ah, dann kostet es ja auch. Nein, man kommt da gar nicht mehr zum Überlegen. Da ist es, Klick, ein Fingerklick und schon hat man es. Zack. So funktioniert das. Das kann man negativ sehen oder auch positiv, aber das ist die Zukunft des Kaufens. Von daher ist es wichtig, dass Nintendo das macht. Aber es darf doch bezweifelt werden, dass Nintendo das genauso, wie wir das jetzt gesagt haben, so stressfrei macht, weil wenn ich mal jetzt angucke, wie das bei einem Wii Market funktioniert, ja, da muss ich Punkte aufladen, da muss ich mir eine Karte kaufen, ja, sei es jetzt online oder im Geschäft, muss dann einen Code eingeben und dann quasi mein Guthaben damit auffüllen. Gut, online kann man das über Kreditkarte machen, da sind wir auch wieder beim Thema, ja. Kann man es über Kreditkarte machen, kann sich dann Punkte aufladen. Diese Punkte kann man dann mit Spielen kaufen. Das ist alles so abstrakt, ja. Es ist zu viel Stress, das machen die Leute nicht gerne, ja. Und das hält einem auch wieder zurück davon. Ja. Man sieht dieses Spiel, dann klickt man drauf und man hat nicht mehr genug Punkte. Jetzt muss ich da Punkte aufladen. Ach nee, ist mir zu viel Stress. Ja, oder ich kann es mir nochmal überlegen, weiß nicht, vielleicht gucke ich es erstmal beim Bekannten an. Genau, da ist dieser Effekt weg, ja, dieser. Sehen, Klick, haben. Ja. Das ist es. Dieser Impulseffekt ist dann komplett weg. Und ich befürchte, dass das dann genau sowas wieder gibt. Ja. Aber da wollen wir halt mal abwarten. Die Konsole selbst gefällt mir ja ganz gut. Mit diesem Tablet-ähnlichen Controller. Oder eigentlich, man muss sagen, es ist ein Tablet als Controller. Ja. Da wird einiges möglich sein, denke ich, an Spielen. Ja, also wie gesagt, was ich in Videos schon gesehen habe, ist ganz nett, aber nichts, was man nicht auch mit anderen Dingen tun könnte. Was weiß ich, ein Tablet anschließen an Fernseher und per, wie heißt es nochmal? Ah, mir fällt das Wort nicht ein. Na. Ach, Herrgott, wie heißt es denn, wenn man was in die Luft hält und sieht dann entsprechende Informationen dazu? Ach so, Augmented Augmented Reality. Reality. Ja, okay. Weil darauf ist sehr viel aufgebaut Ja. auf der neuen Konsole und ja, und ein Tablet anschließen an PC und per Augmented Reality miteinander quatschen lassen, übers Netz meinetwegen, und dann gib ihm. Also nichts, was mit Software nicht machbar wäre. Ja, Jeder ja. bringt sein Tablet mit, sein Android-Tablet, Ja. eins wird angeschlossen und schon ist man am Zocken. Jetzt mal einfach mal frei in die Luft zerrt. Naja. Gut, wir werden Theoretisch sehen. kein Thema. Wir werden sehen. Schauen wir mal. Ich meine, es wäre schade, wenn Nintendo komplett versinken würde jetzt, ne? Ja, wäre schon schade. Wobei ich sagen muss, vielleicht liegt es auch daran, dass mir die neue Konsole einfach nicht so gefällt. Da ist das ist nicht wirklich innovativ. Ja, findest du? Ja, ich finde, das ist nicht wirklich Also ich innovativ. finde, Es das ist ist doch nichts eigentlich gerade anderes als innovativ. das, was, sage ich mal, aus dem Handy- und Tablet-Markt gegriffen ist und in eine Konsole oder mit einer Konsole verheiratet wird. Also so empfinde ich das zumindest. Ich meine, wirklichen Eindruck kann man ja erst, Ja gut, also sage ich mal, verarbeiten, wenn man das mal gespielt ich hat, finde keine es Frage. insofern innovativ, dass eben eine Konsole besteht und man einen Tablet-Controller hat. Und wenn man zum Beispiel jetzt am TV spielt und man wird unterbrochen oder muss irgendwie aus irgendwelchen Gründen, ne, vielleicht weil die Frau sagt, ja, ich will jetzt Fernsehen gucken, ja, dann nimmt man das Tablet und spielt, also praktisch mit dem Controller, spielt man das Spiel im Controller weiter. Ja, und wenn dann jemand fertig ist, dann geht man an den Fernseher zurück. Und dann kann man weiter am Fernsehen spielen. Und zwar ohne, dass man da was anschließen muss, sondern dann läuft es wieder auf die Konsole, die fest installiert ist am TV sozusagen. Ist doch auch was, ne? Also im Prinzip ist der Ansatz schon gut. Nur wo ich halt das Problem sehe, ist, dass es dann wieder ja, daheim möglicherweise, das wissen wir ja nicht genau, ja, Wissen möglicherweise wir nicht, auf daheim beschränkt ist. Ja. Aber eben den das ist aber Controller sehr mit, wahrscheinlich. ja, den Controller halt dann mit wegnehmen, mitnehmen sozusagen. Ja. Aber wir sind immer bei dem Problem, dass man dann eben wieder ein zusätzliches Gerät hat, um zu spielen, während man eben mit seinem Smartphone, da braucht man nur das Smartphone mitzunehmen und kann dann alles damit machen. Ja. Das ist Peng. es. Ja. Vielleicht sollte Nintendo da hingehen und mit dem Gedankenspiel ein bisschen aufzumachen, vielleicht sogar Richtung Android zu gehen und zu sagen, okay, ich habe hier die Konsole, du kannst die Spiele runterladen vom Market, ja, kannst aber als Controller dein eigenes Handy etc. verwenden. Das wäre so eine Mischlösung, wo sicherlich Nintendo weniger Hardware verkaufen würde, das mag sein, Ja. aber wenigstens insgesamt mehr verkaufen würde, weil ich glaube nicht, dass die Verkaufszahlen so hoch sein werden. Also das ist nur jetzt reine Vermutung in die Luft gegriffen. Ja. Ja, okay. Was ist das mit dem LG mit der Intel-CPU? Ja, genau. Wir hatten ja schon vor zwei Sendungen war das, glaube ich, das Thema gehabt, dass die ersten Atom-CPUs, sage ich mal, bereit sind, um ICS zu fahren. Und hier geht es jetzt gerade noch einen Schritt weiter. Also die ersten Prototypen von LG mit dem Intel Matte Field Chip sind schon, ich sag mal, auf dem für Tablet funktionsfähig und sollen nächstes Jahr unseren Markt, sage ich mal, erfreuen. Kurz und schmerzlos gesagt. Die Benchmarks, die da gemacht wurden, ich weiß, du wirst jetzt gleich sagen, ja, Benchmark-Tests sind eh nicht das Gelbe vom Ei, mag sein, aber in diesen Benchmark-Tests sind die Prozessoren sehr performant. Sie sind leider auch sehr hungrig. Also schlucken relativ viel Energie, stecken aber zum Beispiel ein TK2 problemlos in die Tasche. Also Okay. viel gibt es jetzt noch nicht davon zu berichten. Es gibt bisher eine 1,6 Gigahertz Single-Core-CPU, die, wie gesagt, mit diesem TK2 getestet wurde Ja. oder verglichen wurde und hat da wirklich mit hohem Niveau gewonnen. Die Frage ist, wann kommen die Geräte und ja. Auf der CES 2011 wurde das ja schon mal angesprochen, das ganze Ja. Thema. Und ja, mal gucken, was am 10. und 13. erst in Las Vegas stattfinden wird. Das ist ja dann die neue CES, glaube ich, ne? Ist die in Las Vegas? Ich glaube, die ist in Las Vegas, ne? Das ist die CES. Ja, ich weiß jetzt nicht hundertprozentig. Ich Genau, glaube und schon, CS, ich glaube da schon, dass können wir kommt. dann mehr erwarten. Da wird Entschuldigung, LG mit diesen Intel-Geräten auch mal vorstellig werden. Bin ich schon mal gespannt drauf, weil die x86-CPUs sind durchaus interessant. Bieten die ein oder andere Möglichkeit, die, ja, an die wahrscheinlich noch keiner gedacht hat. Ich sage nur Emulation. Hab nichts gesagt. Okay. Ja. Ja. Dann, ja, jetzt können wir wahrscheinlich diskutieren. Das ist ein schönes Diskussionsthema. 400 Millionen Nutzer bei Google Plus wurden Ende 2012, sag ich mal, gezählt. Es kommen Wie auf viel, jeden Tag wie viel, jede wie viel, wie viel? 400 Millionen. Sollen es bis Ende 2012 werden? Ja. Genau. Ach so, ich habe gesagt, bis Ende 2012 gezählt. Ja gut, 2012 hat ja erst begonnen. Ja, deswegen Entschuldigung. wegen dem Ich habe. gezählt dachte ich, du hättest gesagt 2011. Das wäre natürlich nicht so, aber Du ja. wirst lachen, das habe ich auch in diesem Kontext gelesen, war die ganze Zeit nur erstaunt und ganz baff, deswegen habe ich das auch auf großes Thema reingenommen. Aber jetzt, wo du sagst, sehe ich, es geht hier ja um 2012, okay. Aber dennoch muss hier mal was ganz klar mal gesagt werden. Nee, also absolut, ne? Warum lachst du denn? Ja, Ich weil muss hier das. ganz klar was loswerden. Ja, klar. Nee, weil es ist, das ist schon richtig. Ich war, Ich oder. wollte schon feiern und die Korken klappen lassen. Aber. Nee, die eigenen, oder die Fans waren ja auch schon, oh, was sagst Fans, die eigenen Leute dort, die das Google Plus eben, oder sich für verantwortlich sagen, haben ja auch schon gestockt teilweise, ja. Die Blogger und so sind da skeptisch, dass die 400 Millionen erreicht werden. Bis Ende 2012, ich sag aber mal, das werden sicherlich mehr sein. Ja. Also gesagt hat es übrigens Paul Allen, ja, genau dieser Paul Ja, Allen, das war eine ja, Vorausankündigung. der hat eben gesagt, also Entschuldigung. nachdem jetzt Google Plus, ja, die Grenze von 62 Millionen Benutzern überschritten hat, ja, und täglich sollen an die 625.000 Nutzer dazukommen. Und er sagt dann eben voraus, Ende 2012 sollen dann 400 Millionen drauf sein. Ich würd sagen, das sind mehr. Bis Das sind mehr. 2012 sind es mehr. Bis Ende 2012. Aber sollte einem jetzt auch nicht verwundern. Ja, weil Google Plus ist überall. Ja, also wer Google nutzt, der wird mit Google Plus bombardiert. Und in jedem Dienst ist es jetzt integriert. Und ich denke, dass Genau das wollte ich das. eben Ja. sagen. Also, man darf natürlich nicht vergessen, dass man mehr oder weniger automatisch schon zu Google Plus gezwungen wird, wenn man ein Google-Konto hat. Ja. Ja, gut, Das muss zwingen. man hier ganz klar natürlich mit bemerken. Ja gut, gezwungen. Google, das habe ich ja schon gesagt, Google ist Google Plus. Ja. Und das wird in Zukunft noch mehr sein. Also wer Google nutzen will, der nutzt eben auch Google Plus, weil Google ist Google Plus. Das haben die auch klipp und klar quasi gesagt. Google setzt alles auf Google Plus. Und es kann nicht scheitern, übrigens, weil eben. Selbst wenn keiner irgendeine Nachricht über Google Plus verbreiten würde, das System selbst, um die Google-Dienste zu nutzen, ist ja im Prinzip dann früher oder später Google Plus. Ja? Und damit hat sich's dann. Ja? Also es ist mehr oder minder ist es eigentlich nur noch wie sagt man, nur noch so pro forma, dass man sagen kann, Google-Nutzer und Google-Plus-Nutzer sind verschieden. Ja. Im Prinzip sind alle angemeldeten Benutzer auch Google-Plus-Nutzer, wenn man so will. Ja, genau. Also ich wollte jetzt gerade mal hier nochmal gucken, ob ich meinen ersten Bericht, den ich gelesen habe, nochmal irgendwo herzaubern kann, weil da stand das nämlich noch drin mit Ende des Jahres. Und ich bin da drauf reingefallen. Aber trotzdem ist das schon, sag ich mal, ja, ich weiß nicht, du meinst wirklich, dass es so weit überschritten wird? Ich denke, es wird überschritten, 400 Millionen, ja. Da lass uns mal abwarten. Also das ist sicherlich ein Punkt, den muss man verfolgen. Ich bin mir da nicht ganz so sicher. Ja, wie gesagt, also wenn das nicht erreicht wird, dann sehe ich 2013 aber Google in extremen Problemen. Weil Google setzt alles, ja. Das ist wie bei Tron. Alle meine Funktionen gehören jetzt dir. Ja, und wenn Google Plus scheitert, scheitert auch Google. Deswegen wird es nicht passieren. Und deswegen wird Google Plus auch wesentlich mehr Benutzer Ende 2012 haben als 400 Millionen. Sonst wäre das nämlich, ja, der Todesstoß für Google. Und das wird nicht passieren. Okay, bist du eigentlich immer noch bei deiner App-Kaufwut da in den 10 Cent mit diesen 10 Cent Tagen? Ja Da gut, hast du es ja gibt so ja eine keine, es gibt ja richtige keine 10 Cent Kaufwut Angebote gehabt. mehr, ne? Aber ich kauf halt schon ab und zu dann mal wieder eine App, aber halt nicht für 10 Cent leider. Okay, aber vielleicht, wenn du mal Lust auf das ein oder andere Spielchen hast. Gameloft hat sämtliche Spiele, jetzt gerade High-Class-HD-Spiele, reduziert auf 79 Cent. Und zwar bis zum 5. Januar. Läuft seit dem 31. oder 30., will jetzt nicht lügen. Auf jeden Fall läuft es noch bis 5.1. Jedes Spiel für 79 Cent. Ich habe hier schon das ein oder andere Spiel jetzt mir mal angeguckt. Unter anderem auch das neue Modern Combat 2, von dem wir es gehabt haben. Black Pegasus, das gehört auch dazu. Es ist das Asphalt 6, das hast du, glaube ich, ne? Das Adrenalin, oder? Da bist du ja Fan davon. Das hast du, glaube ich, sogar für 10 Cent gekriegt, Das habe ich oder? doch für 10 Cent Ja. gekriegt. Ist hier vielleicht aus dem Grund auch ganz oben hier als Top-Spiel. Dann Order and Chaos Online ist ein MMORPG-Spiel. Ein 3D-Spiel. Sieht auch sehr gut aus. Hab selbst noch nicht runtergeladen, aber Eindruck sehr gut. Auch 79 Cent. Dann jede Menge Shooter. Also, und eine Geschichte, da habe ich schon fast überlegt, ob das nicht die App der Woche werden soll, aber habe ich mir gedacht, nee, viele können da vielleicht nichts mit anfangen. Absoluter Kult. Kennst du noch Walter? Wo ist Walter? Auch wenn ich mich jetzt als Banause oute, aber das kenne ich nicht. Oder Where's Waldo Now? Ist Nein, die englische Variante. kenne ich Das nicht. ist bei Leuten, die Büchereien kennen, sehr, sehr bekannt. Es Ohne. gibt diese Wimmelbücher, wo Ah. man diesen Waldo, das ist einer mit einem gestreiften Pulli und einer roten Mütze, den muss man da finden in diesen Wimmelbildern, was auch nicht ganz so einfach ist. Und da gibt es eine App dazu, teilweise leider schlecht bewertet, aber wahrscheinlich von Leuten, die gar nicht wissen, was dahinter steckt. Weil nämlich da steckt ein absoluter Kult hinten dran. Also, ich hatte Auch das letzte. das ist für 79 Cent zu kriegen. Okay. Ja, dann Hold'em Poker, auch ein Klassiker. Hold'em ist bei vielen auch bekannt, hier auch 79 Cent. Anstatt 99 Dollar, quasi 99 Dollar Cent kommt bei dir raus, wenn du in den englischen Market reingehst. Dann, ach Gott, Driver San Francisco macht auch recht interessanten Einblick, grafisch. Nicht schlecht. Hier ist allgemein die Bewertung nicht ganz so gut. Es liegt wohl an der Steuerung. Na Oder gut. manche schreiben sogar grottenschlecht. Naja, gut, okay. Dann lassen wir es. Und noch ein Klassiker für Leute, die vielleicht schon länger drauf warten, dass es mal reduziert wird. UNO. Das Ja. sagt dir aber was, oder? Ja, Uno sagt mir was. UNO als Pro-Version Hab ich. auch für 79 Cent. Das UNO viele, viele andere. Also ich lese es nicht alle vor. Also Das waren jetzt so ein bisschen die Highlights. das reale Uno habe ich am so um 1 Uhr etwa am 1. gespielt. Ach, schön. Und hast du gewonnen? Einmal, ja. Ach, nur Nur einmal. einmal, Naja, okay. Nicht, ja. nicht die Maps perfekt. Ja, ich habe es zuvor auch noch nie gespielt, Uno. Ja, muss ich auch sagen. Also hier, schnell, schnell, Gameloft Cell, 79 Euro Cent. Und zu dem Wimmelbild fällt mir ein, da habe ich vor kurzem einen Geocache gemacht. Was für ein Gewimmel. Ja? Das ist auch lustig. Ja. Aber erst seitdem kenne ich diese Wimmelbilder. Ja. Ach so, Vorher lass habe mich ich. raten. Das war so ein Gebiet voller kleiner Steine und der Cache ist ein kleiner Stein. Nein, Also, okay. das war sehr schön gemacht. Da war ein Wimmelbild. Ja. Das konnte man sich aus der Box am Start mitnehmen. Muss dann durch die einzelnen Stationen gehen und die Bilder, die an den Stationen waren, in diesem Wimmelbild finden und dann entsprechend dann eine Nummer rauskriegen und dann kriegt man eben die Koordinaten zum Final am Schluss. Ja, sehr schön. Klingt sehr, sehr, sehr interessant. Genau, was für ein Gewimmel nennt sich der. Genau. Aber es ist viele Leute, die jetzt sich momentan auch nicht ganz so freuen. Und zwar die Leute, die sich einen Asus Transformer Prime gekauft haben. Ich war übrigens ja auch ein Befürworter und habe gesagt, oh, das könnte Ja. vielleicht was für mich Ja. sein, wenn du dich erinnerst. Ja, genau. Das Gerät hat wohl massive Probleme mit GPS. Okay. Also der GPS-Empfang scheint sehr schlecht zu Das ist ein sein, Tablet, teilweise ne? Das ist überhaupt doch ein nicht zu Tablet. funktionieren. Das ist ein Tablet, ja. Okay. Ja, da kann man jetzt natürlich drüber streiten. Ein Tablet ohne 3G-Verbindung, GPS, braucht man das nicht? Ich sage ja, warum soll man das nicht brauchen? Natürlich, es gibt jede Menge Möglichkeiten, auch offline zu verwenden. Ja, Und ja, es okay. gibt auch Geocaching-Software, so Neon Geo zum Beispiel, was komplett offline funktioniert. Und man dann natürlich ein 10 Zoll Tablet mit sich Ja, rumschleppen will, ist auch eine. ich wollte gerade sagen, eigentlich finde ich GPS im Tablet eigentlich auch schon, naja, halt, also ich würde es nicht nutzen können. Ja. Ja, gut, also wenn die Funktionalität schon da ist, möchte ich sie auch nutzen können. Und insofern ist schon ärgerlich, wenn es dann nicht funktioniert, weil immerhin habe ich ja auch für dieses GPS-Modul, was da eingebaut ist, bezahlt. Das darf man auch Jo. nicht vergessen, ne? Jo. Was hier jetzt noch erwähnt wird, deswegen habe ich auch speziell diesen Bericht hier an verlinkt. Hier wird noch gesprochen von WLAN-Problemen, seltsamerweise nur in diesem Bericht. In den anderen Berichten, die ich gelesen habe, spricht man nur von dem GPS-Problem, aber nicht vom WLAN. Also das ist, ich weiß nicht, ob das hier von den Android-News-Leuten, das ist von Giga Android News, ob das ein kleiner Fehler ist oder ob die mehr wissen als die anderen. Was im Moment war das gucken? Na, also eins ist klar, mit eingeschaltetem WLAN kann man den GPS-Fehler kompensieren. Also wenn man GPS-Empfang hat, also nur in seltenen Fällen und dann noch WLAN und dann scheint es wohl zu funktionieren, aber das GPS sollte natürlich auch alleine funktionstüchtig sein. Gut, also ich muss da sagen, müssen wir mal abwarten, was sich da noch rauskristallisieren wird. Klar ist auf jeden Fall, deswegen sage ich immer zu den Leuten, wenn die kommen und sagen, sie wollen Strom sparen, schalten deswegen alles aus, macht's nicht. Erstmal ist der Stromspareffekt sehr, sehr klein, den ihr dadurch kriegt, wenn ihr zum Beispiel WLAN ausschaltet. Und zweitens werden immer mehr Funktionen nicht mehr richtig funktionieren auf Android, weil beispielsweise die neue Version von Google Maps benötigt WLAN, um vernünftig zu navigieren, um vernünftig vor allem in Städten zu funktionieren, weil WLAN-Informationen werden mitverwendet. Ja? Bei dieser Navigation, bei der Ortung und so weiter und so weiter. Das geht sogar so weit, wenn man das ausschaltet, bekommt man mittlerweile eine Warnung, dass die Navigation nicht genau genug ist ohne eingeschaltetes WLAN. Ja, ist aber schon lange, ne? Also Und das. ja, das ist jetzt noch verbessert, beziehungsweise das ist jetzt noch ausgearbeitet, denn es gibt jetzt auch diese Indoor-Navigation und die funktioniert natürlich überhaupt nicht ohne WLAN, weil es mit dem GPS-Empfang natürlich indoor nicht möglich ist, ein Signal zu orten. Und dann setzt Google komplett auf WLAN indoor. Also das geht nur so. Und da müsst ihr also das genau überlegen, wie ihr das macht. Also Maps ist auch nicht mehr ausgelegt für ohne WLAN so richtig zu funktionieren. Es funktioniert zwar, aber eben eingeschränkt, was Genauigkeit etc. anbetrifft und Funktionen. Und vielleicht haben da die Ingenieure bei dem Transformer Prime eben nicht so weit gedacht, dass es überhaupt noch gemacht wird, das WLAN ausgeschaltet wird und das eben nicht berücksichtigt haben. Und deswegen eben die Probleme bei dem GPS haben bei ausgeschaltetem WLAN. Kann ich mir vorstellen. Deswegen müssen wir mal abwarten, was da rauskommt noch. Ja gut, da aber mit dem fehlenden 3G sowieso keine Online-Datenbankabgleich stattfinden kann und ich ja offline, sage ich mal, mit entsprechender Map-Software arbeiten muss, ist die Frage, ob das dann überhaupt genutzt wird, die WLAN-Funktion für zum Navigieren. Ist tatsächlich natürlich in Frage gestellt, klar. Allerdings könnten eventuell auch Informationen ja bereits übertragen werden, wenn das Gerät verbunden ist mit dem Internet, aus einer bestimmten Region beispielsweise. Allerdings insgesamt gesehen muss man natürlich auch sagen, was für ein GPS ist es? Ein A-GPS kann es ja dann wohl nicht sein, weil ein Assisted GPS funktioniert ja nur mit 3G-Verbindung. Übrigens haben die meisten Handys, funktioniert ja das GPS nur noch mit Internetverbindung. Ja. Und deswegen ist natürlich die Frage, inwiefern da das überhaupt durchdacht wurde beim Bau. Also das muss natürlich ein echtes GPS sein, sage ich mal in Anführungszeichen echtes. Ja. Und ja, die Ortung kann halt dann nicht unterstützt werden durch eben die Sendemasten. Und das dauert dann auf jeden Fall länger auch. Ich weiß nicht, ich würde es gerne mal selbst testen, weil das könnte auch hier einfach ein Testfehler sein. Oder dass die Leute eben das so erwarten, dass es so ist wie beim Handy. Dass es aber eben nicht so sein kann, dass man eben durchaus mal 3, 4 Minuten warten muss, bis man eine vernünftige GPS-Ortung bekommt. Vielleicht hängt es auch damit zusammen. Ja, wir kennen das ja auch, ne, dass Ja. man ja auch sowieso erstmal eine Erstortung braucht, ne? Genau. Also, wenn wir zum Beispiel irgendwie Geocachen sind, ja, und auf dem Punkt, und der war eben mal der letzte Punkt, wo man eben geortet war, 200, 300 Kilometer weg. Das spielt nämlich dann durchaus eine Rolle. Und kommt dann wieder in eine andere Region, wo eben so weit weg ist, dann muss der komplett neu orten. Und dann kann es durchaus etliche Minuten dauern, bis man da ein verlässlicher, Ort, bis man eine verlässliche Ortung hat. Um das zu umgehen, gibt es halt dieses A-GPS. Da wird sofort erkannt, in welcher ungefähren Region sich das Handy befindet. Das wird also sofort erkannt durchs Netzwerk. Und dann wird das GPS für die genauere Ortung herangezogen und dauert es eben meistens nur ja, so 30 Sekunden bis 1 Minute, bis man eine vernünftige Ortung hat. Aber ohne Assisted GPS, da muss man dann auch das Tablet schon mal ein bisschen gegen den Himmel halten, damit es dann, ja, und ein bisschen warten, damit es dann eben auch funktioniert mit der Ortung. Vielleicht wurde das einfach übersehen. Mich würde es nicht wundern. Also, das sollten wir auf jeden Fall mal verfolgen, was auch was Asus dann dazu sagt. Ja, Gut, dann kommen kommen wir wir zu zu Apps den der Apps Woche, der würde ich Woche. sagen, ne? Ja, dann beginne ich einfach Ja? mal. Und zwar habe ich ein kleines nettes Spielchen wieder gefunden. Und zwar heißt es Super Stickman Golf. Und ich sage nur, man hat sein kleines Strichmännchen. Die Grafik ist jetzt nicht unbedingt so weltbewegend, aber die Physik ist richtig genial gemacht. Man kann so Cannon Fodder-like, ja, kann man ja so zielen, sag ich mal, und die Stärke bestimmen und kann dann halt eben abschlagen, muss dann halt seine Ziele treffen. Was gar nicht so einfach ist, es ist also extremst schwer. Und genau das macht es nämlich interessant und auch süchtig. Also Weil, ich lach ja gerade über den Screenshot, so der auf im Market ist. ja, Ja, welchen denn? also das kann ich jetzt hier nicht sagen, ne? Aber so, Ach so. wenn man sich das so von der Ferne aus anguckt, ja, da so, oh, ist das jugendfrei? Das zum Thema Zielen, ne? Aber wie gesagt, die Grafik ist es nicht so weltbewegend. Es ist auch erstaunlich groß für eine Grafik in dem Niveau. 26 Megabyte. Dafür ist es kostenlos. Und ich sage nur Suchtfaktor. Es gibt 33 Courses, die man spielen kann, mit über 290 Golfholes. Und wie gesagt, also für jemand, der gern so solche Snap- und Schleuderspiele da spielt, ist Ja. es absolutes Must-Go. Okay. Ja, okay. Runterladen oder kannst ja auch gern sich einen Ach. Trailer auch drin, den Trailer angucken. 8-Bit, Ist 8-Bit Chiptune Sound. Cool. ja, geil, ja, ne? Richtig. Natürlich kommt da auch so ein bisschen so diese das C64-Feeling rüber, aber na, dafür ist wiederum die Grafik dann doch zu gut. Aber vom Sound her hast du schon recht. Gut. Dann NFL Pro 2012 HD habe ich als App der Woche. Das ist übrigens ein Gameloft-Spiel. Das ist sogar kostenlos von Gameloft. Und hat die offizielle NFL-Lizenz. Das heißt, Namen und Stadien und so weiter, alles original gehalten. Sehr, sehr Wie schön. finanzieren die sich? Werbung oder muss man Ingame kaufen? Da kann man in-game Sachen kaufen, ganz genau. Und zwar sind das ja eigentlich Energie und spezielle Angriffstaktiken, die man sich da kaufen kann. Ja. Kommt einem anfangs ein bisschen nervig vor. Allerdings, nach etlichen Stunden Spielen, muss ich sagen, man muss es nicht unbedingt haben. Es gibt da ein paar Tricks, wie man das dann umgehen kann. Beispielsweise alle Funktionen, um zum Beispiel zu blitzen, wenn man in der Defense ist, ja, die kosten Geld. Das wäre natürlich total nervig und Blitz ist eine wichtige Funktion. Ja, aber man kann dann zum Beispiel über sogenannte Audibles gehen. Das heißt, das hat übrigens nichts mit Audible zu tun. Ja. Das heißt, man kann die Spielzüge noch auf dem auf dem Spielfeld ändern. Und dort kann man dann zum Beispiel auch einen Blitz auswählen, so dass man auch einen Blitz machen kann, ohne dass man die Funktion dafür freischaltet durch Geld. Ja. Aber außerdem kann man eben auch durch Spielen Energie etc. bekommen und dadurch eben dann wieder freie Angriffstaktiken bekommen. Also es ist auf jeden Fall interessant, vor allem weil eben das Grundspiel schon mal kostenlos ist. Und das ist für eine offizielle NFL-Lizenz absolut ungewöhnlich. Ich habe da ein Video drüber gemacht. Ja, das wird jetzt gerade hochgeladen oder wurde jetzt gerade hochgeladen und ich mache dann später noch einen Schnitt. Dann könnt ihr euch das mal angucken. Deswegen erzähle ich jetzt nicht allzu viel darüber. Es wird dann verlinkt werden, wenn der Artikel Ja, es würde wahrscheinlich auch ausarten, ne? auf uncast.netcasts.com erscheint. Weil NFL, da kann man sich ja totreden, glaube ich, ne? Ja, genau. Ich muss auch noch ein Stück in der Mitte herausschneiden, weil das Video ist, glaube ich, 11 Minuten lang geworden. Das ist einfach zu lang, ja. Okay, ja gut, 11 Minuten wollte ich mir das auch nicht angucken. Es Ja, gibt das aber auch ist. schon Videos auf YouTube, ne? Ja, genau. Wie Gibt gesagt, es ja auch ich werde es schon. dann verlinken im Artikel, dann Begleitartikel. Jo, dann sind wir durch. Das war's dann für die Folge Folge 77. 77. Wow. Es ging schneller, als man denkt. 7,7. Schon wieder so eine Fast-Schnapszahl, ne? Ja, bei Man hätten den um 7,77 Uhr machen sollen. Ach Mist, das gibt's ja gar nicht. Das hätte man dann mit der 55. Folge um 5,55 Uhr machen müssen. Ja, okay. Naja. Mensch, leiser, leiser, leiser. Ja, also, wenn ihr Fragen, Anregungen, Kommentare habt, uncast@thenetcast.com ist eure Einlaufstelle oder uncast.thenetcast.com. Dort findet ihr eben die ganzen Artikel und die ganzen Links, meine ich, in dem Artikel. Dort könnt ihr auch Kommentare hinterlassen, genauso wie auf unserer Google Plus Page. Einfach nur uncast ist es dort. Und wir freuen uns immer, wenn wir von euch was hören. Und nochmal ein frohes neues Jahr 2012. Boah, hat er das nicht schön Ja, gesagt? genau. Kann mich nur anschließen. Okay, also, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sayonara.